Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo. Und mit dem Tobi. Hallo. Und dem Marcel. Ja, hallo, hallo. Und dem Martin. Hallo. Wir haben das nicht so gut durchgehalten, dass wir alle den gleichen Hallo sagen. Deswegen wusste ich jetzt gar nicht, welcher Hallo der richtige ist. Aber das ist auch jetzt egal. Wir sind angekommen in der Folge 336, was ich irgendwie eine schöne Zahl finde. So rein ästhetisch, zahlendingsig. Mhm. Keine Ahnung. Oh, dann kann ich dich gleich aufklären, dass das ein, also 33-6 ein Symbol für den Ku Klux Klan ist. Ach scheiße, okay. In der sechsten Iteration. Aber es gibt auch einen schönen Zahlenfakt, den habe ich eigentlich ausgesucht. Und das andere wollte ich gar nicht sagen. Hm. Und zwar 2 Wochen. Andu, Apfel Z. 2 Wochen. Mhm. Habe ich immer noch nicht verstanden. So und viele dann? Stunden haben 2 Wochen. Ja, 336 Stunden, ja. 2 Wochen. Außer es ist eine Schaltwoche. Ja. Okay, es gibt aber keine Schaltwoche. Ja. Wochen stimmt. Sind die einzigen Konstanten in unserer Zeitrechnung. Also die immer gleich lang sind. Immer gleich lang sind. Ja, aber ist abgesehen eine, von Sekunden. Und ist eine Schaltwoche, ist eine Woche? Nein, das macht keinen Sinn. Okay, ignoriere mich. kommen wir zum Teil, wo wir besser vorbereitet sind als jetzt gerade, nämlich zu den Neuigkeiten. Und als erstes steht da auf meiner Liste, dass es Gerüchte gibt um Dual-SIM-iPhones. Oh, yes. Das wäre so schön, das wäre, ich will nicht mehr das so machen, dass ich so genau meinen singulären Use-Case verallgemeinere und sage, das wäre die Weltrettung. Aber es fühlt sich für mich so an, weil ich jetzt immer ein Arbeitsphone habe. Ah. Und es ist so schlimm, 2 Handys miteinander mit sich rumzuschleppen, aber ich muss es. Und das wäre so toll für mich. Aber was genau, also warum bist du gezwungen, 2 Telefone zu benutzen? Und ja, weil ich ein Arbeitsphone habe und da ist meine SIM-Karte drin mit meiner Arbeitsnummer und verstehe. Da muss ich erreichbar sein. Aber ich habe jetzt keine Lust auf mein Arbeitshandy, das ganze Zeug drauf zu tun, das ich privat benutze. Mhm. Deswegen schleppe ich immer 2 Handys rum. Verstehe. Also du würdest dann quasi auf dein Privathandy nur die Arbeits-SIM reinstecken, dass du da erreichbar bist, aber trotzdem das als dein Privathandy benutzen? Ja, oder das Arbeitshandy dann als mein Privathandy mit benutzen. Hm. Aber nachdem ich 2 SIMs aktuell haben muss, die zwangsläufig in 2 Telefone müssen, ja. Habe ich immer noch 2 Geräte, die ich mit mir rumtrage und dann habe ich auf meinem privaten mindestens mal ein paar Apps, verstehe, die ich benutze und dann geht's los mit, willst du Multi-Device mehrere Apps haben, die dann, keine Ahnung, über iCloud synken oder dieses ganze Gezeder, das will ich mir nicht antun, deswegen hat mein Arbeitsgerät total Barebones und hat nichts drauf und ich schleppe immer 2 Telefone rum. Ja, der große Pferdefuß an der Geschichte jetzt, also zumindest laut aktueller Gerüchtelage, ist, dass ja nur das mittlere iPhone, also das LCD-iPhone, what? Mit Dual-SIM wohl produziert werden soll. Insofern müsstest du dann entweder, also sowohl auf Größe als auch auf OLED verzichten, wenn du das holy möchtest. Holy cannoli. Aber in der Nachricht steht auch schon, dass das irgendwie sich seltsam anfühlt, wenn das halt vor allem für den chinesischen Markt gedacht ist wohl, dass sie dann ausgerechnet das große Telefon, das da normalerweise auch sehr gut Absatz findet, eben nicht mit Dual-SIM produzieren. Aber mal sehen. Das nächste Thema ist ein wenig erfreulicheres. Es geht um Alex Jones, diejenigen unter euch, die das Glück haben, noch nie in Kontakt mit ihm gekommen zu sein, den sei kurz erläutert, dass dieser Mann die Persönlichkeit hinter Infowars.com ist, was man will nicht Nachrichtenportal sagen, sondern es ist halt so eine zentrale Stelle für Verschwörungstheorien und rassistische Nachrichten. So ein bisschen Breitbart mit noch mehr Verschwörungstheorien sozusagen. Und war jetzt so ein bisschen in den Nachrichten die letzten paar Wochen, weil sich diverse Social Media Dienste und sonstige Internet Provider so ein bisschen durchgerungen haben, endlich ihn so ein bisschen auszubremsen. Es fing irgendwie an mit Diskussionen um seine Facebook-Seite, wo aber dann wenig passiert ist. Und jetzt vor kurzem, ich glaube, das war zum letzten Sonntag, hat Apple 5 von 6 Infowars-Podcasts aus dem iTunes-Podcast-Verzeichnis rausgenommen. Lustigerweise, wenn man da der Nachrichtenberichterstattung glauben darf, hat sich da irgendwie konspirativ sozusagen Eddie Q mit Tim Cook getroffen und sie haben zusammen überlegt, was sie machen. Und dann haben sie irgendwie gesagt, ja, okay, wir können 5 von diesen Podcasts rausnehmen, aber seine App müssen wir im App Store lassen, weil er keine offizielle Regel verletzt hat. Was ich auch denkt. What? Ja, ja. Das war noch nie das Kriterium. Interesting. Ja, es ist ein bisschen seltsam. Und so ein bisschen im Zuge dessen haben sich dann wohl auch andere Social Networks und Media Provider sozusagen unter Zugzwang gesehen, auch was zu machen. Facebook hat diverse Sachen gesperrt und YouTube hat auch den Kanal, ich glaube, zumindest nach unten in den Ratings gedrückt, vielleicht auch Sachen gesperrt, das weiß ich jetzt gar nicht parat. Die einzigen, die nichts machen und da auch stolz drauf sind, sind Twitter, weil da muss man, das muss man ja abkönnen, wenn Leute ein bisschen bigott sind und irgendwie seltsame Meinungen haben. Mhm. Und Alex Jones ist ja unter anderem auch jemand, der dann die Eltern von Kindern, die in Schulshootings ums Leben kommen, irgendwie dann angreift und seine Follower auf die hetzt, weil das hier alles nur gestellt ist und die sind alles nur Schauspieler und das ist ja gar nicht wirklich passiert. Insofern, ja, das ist natürlich Speech, die kann man schützen, aber muss man nicht, finde ich. Ich habe zum Glück wenig von ihm mitbekommen, aber die Geschichte, dass Twitter jetzt immer groß ist mit Lippenbekenntnissen und ich weiß es nicht, ich bin bei Twitter, ich glaube, dass ich die Hoffnung aufgegeben habe, dass Twitter mal besser wird. Weiß es nicht. Es ist sehr enttäuschend, weil das meine Lieblings- und quasi einzige Social-Media-Plattform ist im Moment, aber Ja. Sag mal, Infowars, ist das nicht sogar noch wesentlich älter als diese ganze Trump-Sache? Ja. Also die gibt es schon sehr lange, aber die haben jetzt halt auch im Zuge dieser ganzen Zuspitzung der absurden Dinge und ich will jetzt gar nicht das F-Wort benutzen, weil das ist hier mittlerweile auch so ein bisschen, aber diese ganzen gefälschten Nachrichten, im Zuge dessen haben die halt auch... Ich habe auch lange gedacht, was das sehen könnte. Ja. Nach dem Faschismus. Aber, das hatte ich schon gesagt. Also es ist ganz interessant, weil Verschwörungstheorien waren für mich früher so Däniken, Außerirdische waren, haben die Pyramiden gebaut. Aber jetzt eigentlich egal, was man so findet, auch Esoterik und der ganze Kram, das ist alles nur noch 2 Klicks von irgendwelchen Ultrarechten entfernt. Ja. Das finde ich schon ganz krass, wie da so Zusammenschlüsse entstanden sind. Ja, teilweise hat das ja auch Methode, dass tatsächlich Rechte halt über diese Mechanismen auf Mitgliederfang gehen sozusagen. Erstmal hier irgendwie mit seltsamen Verschwörungstheorien und irgendwelchen Globalisten, die den Weltfinanzmarkt kontrollieren, husten. Und dann kann man die neu gewonnenen Interessenten so langsam an die Wahrheit, Anführungszeichen, führen. Nun ja, es passieren Dinge, es passieren leider nicht genug Dinge und vor allem nicht auf Twitter, also so viel als Fazit. Wo wir aber schon bei Politik und Nazis sind, gibt es auch, ich will nicht sagen positive Nachrichten, aber zumindest interessante Nachrichten. Und ich habe das Wort Sozialadäquanzklausel gelernt. Sozialadäquanzklausel. Also ich hab's ganz bewusst so genannt. Denn ich finde es tatsächlich, ich habe diesen Begriff gewählt, denn ich finde es tatsächlich eine positive Nachricht, die, wenn man nur mit einem halben Auge drauf guckt, erstmal erschreckend wirkt, aber eigentlich eine positive Nachricht ist. Und zwar ist es ja so, dass verfassungsfeindliche Symbole in Computerspielen seit, glaube ich, 20, 25 Jahren generell verboten sind. Ja. Mhm. Die USK, jedes Spiel muss ja geratet werden von der USK, nimmt solche Spiele gar nicht erst zur Kontrolle an. Mhm. Wenn man sich jetzt Filme angesehen hat, wie Inglourious Basterds oder Indiana Jones und der Kreuzzug, letzte Kreuzzug oder auch Schindlers Liste oder so, dann sieht man, dass durchaus echte Symbole da drin vorkommen. Also Filme werden anders behandelt. Also namentlich Hakenkreuze. Zum Beispiel Hakenkreuze, aber es kann auch andere Symbole sein. Diese Rechtsauffassung geht zurück auf ein Urteil über Wolfenstein. Da haben nämlich irgendwelche Nazis, glaube ich, das Spiel geklaut und auf Server gestellt und wollten damit eben verfassungsfeindliche Dinge propagieren. Ach echt? Ich dachte, das wäre schon viel älter. Also diese Regelung festgeschrieben gibt es seit dem Wolfenstein-Prozess. Verstehe. Das war, glaube ich, 90er. Also ich kenne halt aus meiner Kindheit noch diese KZ-Manager-Diskussionen, wo irgendwie auf dem C64 so Nazis Software gemacht haben, um halt irgendwie ein KZ zu managen, so wie halt Fußballmanager, nur Scheiße. Warum jetzt Nazis ein Spiel zur Propaganda benutzen wollen, das darum geht, dass man Nazis abschießt, verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Nee. Vielleicht gebe ich den Sachverhalt auch nicht hundertprozentig wieder. Es gibt da einige interessante Podcasts aus dem letzten Jahr, unter anderem die Rechtsbelehrung mit Monoxid, der drüber geredet hat, über dieses Thema, als jetzt das lustigerweise das neue Wolfenstein rauskam, was sehr stark sich selbst zensiert hat, also noch über die Hakenkreuze hinaus und eigentlich alle Verweise darauf getilgt hat, dass es um Juden geht. Ja, und um Hitler. Die darunter leiden. Und um Hitler, die darunter, also nicht Hitler leidet nicht drunter, sondern die darunter leiden unter dem faschistischen Regime in dem Spiel. Nun ist das Ganze nochmal eskaliert zur Maze, denn da ist das Spiel Attentat 42 in 1942 ausgezeichnet worden mit dem Most Amazing Game, das sich explizit darum dreht, wie ist der Faschismus zustande gekommen und so. Also es ist eigentlich ein Serious Game in der Hinsicht und setzt sich damit sehr differenziert auseinander und ist eigentlich ein antifaschistisches Spiel, durfte aber nicht gezeigt werden, da es natürlich Nazi-Symbole beinhaltet hat. Und spätestens da war dann klar, dass die Regelung in der jetzigen Form absurd ist. Die Auffassung wurde allerdings schon länger vertreten, denn es gibt im Gesetz eine Sozialadäquanzklausel. Das heißt, verfassungsfeindliche Symbole sind generell verboten, außer sie dienen dazu, Aufklärung zu betreiben, Bildung, also sozial adäquat eingesetzt zu werden, ist in Ordnung bei solchen Symbolen. Und nun hat sich, ich weiß gar nicht genau, also wir haben einen Artikel verlinkt, ich weiß gar nicht genau, warum es jetzt die Wende gab, außer dass es eben jetzt seit Monaten darüber diskutiert wurde. Also wenn ich da kurz reingrätschen darf, ich glaube, dazu gab es auf der Amaze auch eine Diskussion dann. Ich glaube, der Games-Verband hat sich dafür einfach eingesetzt und der Hausanwalt vom Games-Verband hat da so ein bisschen quasi mitgewirkt, dass da eine Entscheidung stattfindet, soweit ich das verstanden habe. Ja, das Interessante ist nämlich, dass, also wie gesagt, ich habe einige Podcasts gehört und der Tenor war bei den meisten, im Grunde kann man nichts tun, außer einen Prozess durchfechten, den keiner durchfechten möchte. Umso mehr bin ich überrascht, dass sich jetzt die Rechtsauffassung geändert hat und die USK eben nun auch Spiele im Einzelfall prüft, was auch genau das Richtige ist. Denn es macht eben einen Unterschied, ob ich Schindlers Liste zeige oder einen Nazi-Propagandafilm. Und das gilt jetzt auch für Computerspiele. Deswegen ist es eine positive Nachricht, die ich ungern, ich habe es leider auf Twitter auch schon gelesen, verkürzt, als Hakenkreuze sind jetzt in Spielen erlaubt, lesen möchte. Gerade in der heutigen Zeit, wo das problematisch sein könnte. Ja. Also kurz nochmal, was da jetzt passiert ist. Ich glaube, auf Lobbyarbeit hin vom Games-Verband hat das OLJB, also das die oberste Landesjugendbehörde, da quasi den diese Position sich verändert. Mhm, okay. Und dem USK quasi gesagt, ihr dürft diese Klausel auch benutzen. Ja, aber wie du richtig sagst, es führt jetzt nicht dazu, irgendwie, dass in jedem Spiel überall Hakenkreuze drin sein werden. Ich denke, da wird trotzdem und hoffentlich auch drauf geguckt, dass das schon adäquat ist, was da passiert. Ja. Gut, wo wir schon bei Spielen sind, das ist keine gute Überleitung jetzt gerade, aber wir kommen zum Konsum und No Man's Sky hatte vor kurzem ja dieses Mega-Update, wo sich das ganze Spiel nochmal verändert hat. Ich frage mich, wie viel von dem Spiel, das ich ursprünglich gut fand, jetzt überhaupt noch da ist. Aber jemand von uns hat No Man's Sky Next, so heißt das nämlich jetzt, angespielt. What? Das heißt Next? Achso, das hast du gar nicht mitbekommen. Ich dachte, du hast es auch angespielt. Ich hab ungefähr 5 Minuten gespielt, eine neue Partie, und war erstmal ziemlich verwirrt, weil ich dachte, ich kannte das Spiel. Es ist jetzt Third Person. Das hat sich geändert. Ich weiß nicht, ob es in dem Update jetzt erst gekommen ist. Ja, das kam auch mit dem Update. Und ich war super verwirrt, was ich zu tun habe und was überhaupt was ist und welche Knöpfe ich drücken muss. Und frag mich, war das damals einfach anders, weil ich ja so AAA-mäßig noch gar nicht unterwegs war und ich habe mich einfach drauf eingelassen? Oder warum war ich so verwirrt? Dom. Also, in Vorbereitung dessen, dass dieses Update kommt, habe ich es mir angetan, das nochmal ein Spiel zu starten und ein paar Stunden reinzuspielen vor dem Update. Ich habe es ja nicht mehr seit Release nicht mehr gespielt. Also ich habe es bei Release so auch nur so ein bisschen bis irgendwie zum Atlas, in den Atlas Pass bekommen, so die Größenordnung gespielt, was jetzt schon so ein halber Tag ist oder sowas oder 2 vielleicht Maximum. Aber habe es dann weggelegt, weil mir halt das Spiel gefehlt hat. Und da, es gab ja viele kleine Updates bis dahin jetzt, bis zu dem Next. Deswegen war davor, also jetzt nochmal anzufangen, das ist schon auch nochmal interessant. Also gefühlt war es schon auch ein bisschen schicker geworden. So. Also sie haben ja auch größere Features tatsächlich noch hinzugefügt, wie Base-Building und so Kram. Also es war nicht das nur kleine Updates. Das gab es vorher schon, oder? Ja, ja. Mit dem Next, vor Next. Deswegen weiß ich nicht so genau, welche Teile ich davon verstanden habe. Also es gab halt schon so diesen, man kann irgendwie die Signal Booster mitnehmen, die konnte man früher immer nur bauen, dann musste man die stehen lassen, das war ein bisschen blöd. Die Grinderei ist nach wie vor ein bisschen blöd, weil man muss irgendwie, man versucht ständig, finde ich, was zu machen, um sein Schiff oder seine Ausrüstung oder was auch immer besser zu machen, um dann mehr vom Gleichen zu machen. Das ist so, dasselbe Gefühl habe ich jetzt auch wieder. Aber es sei dazu gesagt, Next ist auf alle Fälle hübscher. Ich habe mich nicht zusammengesetzt mit anderen Leuten uns gespielt, also schon einzeln, also Annalena spielt es auch ein bisschen, aber so in den Online-Modus haben wir nicht so gemacht. Ich habe einmal ein Spiel gejoint und dann ist man gleich in der Nähe von der anderen Person, mehr so, die jetzt glaube ich im selben Planetensystem war, aber erkannt, also benannt wurde das von dem dann und nicht von mir, das ist auch so ein bisschen schräg. Also was ich auch feststelle. Das ist auch eins der neuen Features, dass es jetzt eben tatsächlich diesen Multiplayer gibt, der auch darauf ausgelegt ist, dass man sich findet. Genau, man könnte bis zu 8 Leute irgendwie Multiplayer machen, aber ich frage mich halt, was man da so macht. Es gibt Gesten, wo man so rumzeigen kann und so. Aha. Aber ich weiß jetzt noch nicht genau, was man so gemeinsam wirklich machen will an der Stelle. Und die Webseite und so weiter schweigt sich auch nach wie vor aus bei diesen Details, finde ich. Also ich finde, es ist echt untererklärt. So die Hilfe, die Online-Hilfe im Spiel selber ist so ein bisschen brauchbar, aber den Rest musst du schon rausfinden, weil sie irgendwie, ich meine, was rausfinden scheint so das einzige wirkliche Konzept bei dem Spiel zu sein, nach wie vor. Ja, ich habe viel zu viel Zeit rein versenkt, mit irgendwie Zeug zu minen und tendenziell ist es more of the same, man kann jetzt seine Basis bauen, ich weiß nicht, wie sehr man das vorher schon konnte, die schrauben immer an den Mechaniken rum, also man kriegt am Anfang immer so ein bisschen klassische Grind-Anfix-Mechanik. Ja. Du kriegst am Anfang mal so lecker Ressourcenabbau, damit du es einmal bauen kannst und dann musst du lange rumlaufen, bis du wieder Glück hast oder so. Oder einen Planeten erwischt mit, wo das dann drauf ist. Und ja, Es ist so eine Beschäftigung. Die Welten sehen schöner aus. Also der Planet, auf dem ich gestartet habe, da war ich mir sicher, so ein in der Hübschigkeit gab es einfach im Grundspiel nicht. Also das ist definitiv so. Und wenn man das genießen kann, dann ist es wirklich eher so ein Entspannungsding. Ich weiß nicht, Martin, was war es denn bei dir damals? Du hast ja relativ lang gespielt, oder? Also ich habe das tatsächlich auch auf so einem Ambient-Niveau gespielt sozusagen. Das war jetzt irgendwie nicht was mich also tierisch gefesselt hat in Sachen Game-Mechanik, sondern einfach schon hauptsächlich zum Entspannen. Und da hat das halt gut funktioniert. Und was halt lustigerweise für mich dann der Grund war, nicht mehr weiterzuspielen, war halt tatsächlich, dass das Update irgendwie, das erste Update, das alles verändert hat. Und dann hatte ich nicht mehr so wirklich Lust, irgendwie mich einzuarbeiten in dieses neue Spiel, das ich jetzt spielen soll. Und seitdem habe ich es nicht mehr gespielt. Also ich war im Prinzip, ich bin genau wieder konträr zu allem, so wie damals auch bei Assassin's Creed 1. Mir hat das gefallen, was da war. Und seitdem hat sich jetzt so weggepatcht, dass wahrscheinlich das nicht mehr allzu viel mit dem zu tun hat, was ich da ursprünglich gespielt habe. Ah, verstehe ich. Also den Schritt hast du auf alle Fälle auch. Also die Ressourcen sind andere geworden, die heißen leicht anders, sind ein bisschen das andere Bedürfnisse. Mich so also das war so Inobtainium. Also es gibt immer noch, also irgendwie Carbon ist für mich das Einzige, was geblieben ist als Basisgeschichte. Aber ansonsten Schiffsfuel ist eine andere Zusammensetzung von Dingen. Man hat jetzt einen Refiner, wo man so einfache Elemente, man kann so Carbon in verdichtetes Carbon, dann braucht es weniger Platz. Mhm. Es ist ein bisschen weniger nervig vom Platz her. Allgemein, die Exosuit hat mehr Platz am Anfang. Sie haben mehr die Mechanik, wie man die Erweiterungen für die Exosuit macht, ist jetzt eine andere. Es gibt immer noch die Pots, das war irgendwie damals wichtig, dass man die Pots schnell anfliegt, damit man mehr Platz hat, damit man länger kürzer grinden muss. Also dieses Ganze so, ach ja, und jetzt kann ich wieder besser grinden und länger minen. Super. Aber das tendenziell ist halt das, was man machen wollte. Das ist jetzt wieder ein bisschen anders. Also sie haben wahnsinnig viel verändert, definitiv. Hm. Und irgendwie ist so dieses Refinen, macht durchaus ein bisschen Spaß, so seinen Portable Refiner dabei zu haben, da mal was reinzustecken, während man abbaut und dann nicht nur abbaut, sondern gleichzeitig auch das Zeug verdichtet schon mal, damit man noch mehr Platz hat. Und man hat ein bisschen mehr zu tun. Also die Beschäftigungstherapie ist stärker geworden. Verstehe. Nexton angespielt zu haben, hört sich das alles für mich so ein bisschen an wie die Unterschiede zwischen Minecraft Vanilla und Modded Minecraft, wo dann irgendwie alles noch viel komplizierter ist und man plötzlich 20.000 Kabel überall hinlegen muss. Und ja, keine Ahnung. Ja, und ich weiß auch nicht genau, was man dann noch macht. Also ich werde jetzt noch ein bisschen weiterspielen. Ich habe jetzt auch wieder die Atlas Pass so an der Stelle bekommen. Jetzt kann man dann wieder woanders reingehen. Was mich so ein bisschen ancast, ist so, vieles von dem generierten Zeug ist halt nervig und stürzt ab oder ist problematisch. Also wenn man da mal aus Versehen, ich habe so eine Mission angenommen, ohne zu wissen, was es ist wiederum, weil die sind auch so prozedural generiert. Man hat so den Aliens und sagt man, oh ja, nimm die Mission an oder nicht, du hast aber nicht verstanden, weil reden können die vorher nicht. Und dann habe ich halt eine Mission angenommen, also ja, du musst ja die Sprache lernen, aber in dem Fall ist es, glaube ich, nicht die Sprache, es macht überhaupt keinen Sinn. Auf alle Fälle habe ich das angenommen und das war halt dann, okay, gehe in die Fabrik und klaue was. Okay, probiere ich es vielleicht und dann bin ich halt dahin geflogen und dann haben die mich gesehen. Und dann waren die auf höchster Alarmstufe. Und die waren nicht nur auf dem Planeten auf höchster Alarmstufe, also umnieten konnte ich sie nicht, so stark war ich noch nicht. Die waren dann auch im Weltraum auf höchster Alarmstufe. Ich konnte nirgendwo hinspringen. Ich konnte aber wegfliegen, weil wenn du wegfliegst, dann erholt sich dein Schild. Das ist immer ganz toll bei so Dogfights im All. Und dann habe ich halt irgendwie so eine Stunde oder zwei damit verbracht, irgendwie da abzuhauen. Das hat nichts gebracht. Dann bin ich wieder gelandet irgendwo auf dem Planeten. Da habe ich gedacht, oh toll, nee, dann kommen die Sentinels wieder daher. Also weil auf dem Planeten konnte ich die umnieten zumindest hinter mir noch, weil auf Planeten ist die AI so scheiße, dass man die locker umschießt, wenn man langsam fliegt und blöd ist. Und ich kam halt nicht aus diesem Modus raus. Und wisst ihr, wie man aus dem Modus rauskommt? Ich dachte jetzt, oh scheiße, jetzt ist mein Spielstand versaut. Ich bin dann gelandet und hat irgendwo in eine Basis rein, so auf dem Planeten. Und habe halt dann einfach das Spiel beendet und habe es wieder geladen. Und dann sind alle wieder okay. Und das sind halt so Geschichten, bitte nicht. Ja, also das erinnert mich gerade total an die Geschichte, warum ich aufgehört habe, Skyrim zu spielen, weil ich habe aus Versehen einen Huhn getötet und plötzlich war das ganze Dorf hinter mir her und überall war ich der verschriene Hühnermörder. Und niemand wollte mich mehr. auch passiert. Aber das ist halt an der Stelle, es wird einem halt auch nicht erklärt, was man machen könnte, weil man muss es ja rausfinden. Und ich bin in, wollte Richtung Sonne fliegen vielleicht, auch irgendwie weit genug wegfliegen geht vielleicht. Weil ansonsten kann man sich ja immer irgendwie ducken und dann suchen sie einen nicht mehr. Ja. Das ging alles irgendwie. Und so Geschichten nerven mich halt sehr. Neben Bugs auch, also das Ding stürzt schon immer wieder mal ab. Es ist schon wieder ein neues Patch und so. Aber ich habe, glaube ich, jetzt in den 16 Stunden, die ich so insgesamt versenkt habe, oder vielleicht ein bisschen mehr, das ist mir 2-3 Mal abgestürzt. Und zwar hat dann auch so, Save Points sind immer dann, wenn man aus dem Raumschiff aussteigt. Das ist auch so nicht so nett, weil das ist da wirklich, dann ist man lange Zeit Minen gewesen und müsste halt wieder zurück zum Raumschiff. Und wenn er dann da abstürzt, also wenn man stirbt, ist ja schon blöd, aber wenn man abstürzt und nichts dafür konnte, dann ist er echt auch weg und dann hast du halt so eine halbe Stunde vergrindet. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Genau. Und das Spiel, wie gesagt, ist es auch nicht mehr geworden. Und die Aliens sehen für mich immer noch ein bisschen zu generisch aus. Also das Prozedurale ist halt so, es macht halt irgendwie, macht das Herz daraus. Also es ist schon, an sich wäre es schon schön, aber dann auch, benenne ich was? Also meine Basis zum Beispiel, und diese Benennung geht dann lokal, aber in anderen Screens nicht. Jetzt weiß ich nicht, ist es am Server hochgeladen oder nicht. Der Server sagt sowieso immer, ach, ich bin vielleicht nicht verbunden, ohne mehr Hinweis auch. Was meine Benennungen überhaupt, ob die Welt meine Benennungen zieht oder nicht, ist mir komplett unklar. Auf der Webseite gibt es ja irgendwie sogar auch eine Map, wo man was machen könnte. So, erforsche mal Planeten und benenne deine Spezies und finde hübsche Spezies, die du benennen willst. Fände ich ja schönes Meta-Quest eigentlich. Hat aber, wie gesagt, bei mir, ich habe so wenig Vertrauen in diese ganze Infrastruktur, dass so. Ich muss sagen, für mich ist das einfach auch auf so einer Meta-Ebene plötzlich nicht mehr interessant, weil ich halt unter der Prämisse an dieses Spiel herangegangen bin von, das ist unsere Vision, bitte spiel dieses Spiel, das ist unser Artwork, in Anführungszeichen. Und jetzt ist es halt so ein bisschen das Gefühl von, okay, die Leute haben sich beschwert, dann haben wir irgendwie alles geändert und dann haben wir nochmal alles geändert. Hoffentlich seid ihr jetzt zufrieden. Und irgendwie hat man das Gefühl, okay, wer hat jetzt eigentlich dieses Spiel designt und was ist die Idee dahinter? Und also so, man hat so dieses Gefühl von Hello Games hat so ein bisschen die eigene Vision einfach hinten angestellt und legt lieber Wert darauf, in den Augen der Gamer-Szene rehabilitiert zu sein. Aber das ist eher mein Problem wahrscheinlich. Ja, ist schwierig. Ich meine, du musst schon irgendwie User-Feedback dir anhören und auch einbauen, aber du darfst halt nicht deinen Weg verlieren darüber. Und jetzt ist es halt auch wieder nichts halb und nicht ganz. Also es ist so ein MMORPG ohne Spiel. Ja. Wo du zufällig dann joinst zu Sessions mit Freunden oder mit zufälligen Leuten und nicht genau weißt, was du dann tun sollst. Also, weißt du, also wenn ich mir jetzt so eine Welt jetzt ein bisschen in kompakter und in mehr so World of Warcraftiger vorstelle, ja. Aber das und ist dieser halt Multiplayer-Modus ist halt genau das Ding auch, das ist so ein bisschen die, was ich irgendwie an dem neuen Spiel ewig mag. Also was mir irgendwie original gefallen hat, ist so dieses Gefühl von, ich bin ganz alleine im Weltraum und muss mich irgendwie durchschlagen und ich bin total auf mich selbst gestellt. Und dann kam halt dieses Base-Building und dann hattest du so ein bisschen, okay, aber ich habe immer noch meine Base im Hintergrund. Ich bin nicht mehr so gefährdet und ich bin nicht mehr so alleine. Ich habe ja immer noch mein Haus irgendwo. Und jetzt kommt auch noch dieses Multiplayer-Ding oben drauf und irgendwie bleibt halt nichts übrig von diesem Gefühl, das mich ursprünglich für dieses Spiel begeistert hat. Nun ja, kommen wir zum nächsten Spiel auf der Liste und das ist Event Zero. Das war ursprünglich, ich habe die ganze Zeit immer mal das drauf tun wollen, aber wollte es mehr zocken vorher und jetzt habe ich auf der Geburtstagsparty am Wochenende Dom davon erzählt. Er hat sich's gleich geholt. Ich bin da ganz komisch dazu gekommen, weil das war irgendwie in der Presse als ein Spiel, wo du mit einer Chatbot AI auf einer verlassenen Raumstation chatten musst und du läufst in 3D rum und kannst quasi mit der Umgebung nur durch Terminals, in die du reintippst, interagieren. Und das fand ich spannend genug, mir das zu holen. Und dann habe ich das gestartet und das ist auf dem Mac dann in einem Ladebildschirm hängen geblieben nach dem Intro. Und ich habe mir gedacht, naja gut, das ist noch, ich glaube, es war sogar Early Access oder es war gerade erst raus. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, lass es mal ein bisschen laufen, bin irgendwie weggegangen, wiedergekommen, ein paar Stunden später war immer noch der Ladebildschirm drauf. Dann habe ich gesagt, ja, irgendwie doof, dem eine E-Mail geschrieben, dann kam keine Antwort. Dann habe ich gesagt, ja, dann leck mich doch bei Steam einen Refund beantragt. Dann kam zurück, nein, geht nicht, du hast das Spiel schon über 2 Stunden lang gezockt. Und so blieb es und gammelte in meiner Steam-Library und ich habe es vor einem Monat oder so gesehen, das hat sich abgedatet und dann habe ich es nochmal gestartet und es ist irgendwie nett. Also es ist so ein Walking-Simulator im Weltraum mit einer Geschichte, die irgendwie durch Environmental Storytelling schön erzählt wird. Nur bin ich einfach noch überhaupt nicht weit genug. Also es gibt eine KI, die so mit dir redet, die hat auch so dieses quirky Feeling von du hast einen Roboter oder du hast ein künstliches Wesen, das eigentlich nur dazu da ist, dir zu dienen, aber es du hast so ein unbehagliches Gefühl dabei, dass das wirkt so, als wäre es sehr eigenbrötlerisch und als könntest du ganz leicht das gegen dich aufbringen und das willst du nicht. Und dann bist du so in diesem, okay, ich muss jetzt schauen, dass ich den Befehle erteile, damit es mir Türen aufmacht und so weiter, aber ich bin lieber mal ein bisschen vorsichtig und so sehr höflich und open door 5, please. Und so. Ja, bis jetzt sehr hübsch. Es ist komisch, dass man nicht strafen kann, weil die komplette Tastatur mit nur für Tippen da ist. Ich habe bis jetzt ein Puzzle gehabt, was mich überrascht hat, weil ich hatte das als reinen Walking-Simulator erstmal im Kopf. Das war nett. Bis jetzt hat sich noch nicht so viel Story getan, dass ich sagen könnte, ob ich die gut finde, aber ich finde, die Levels sind allein schon sehr schön. Das ist irgendwie glaubwürdig. Da kann man sich was drunter vorstellen, so als ob da tatsächlich Leute auf dieser Raumstation gelebt und in Transit durchgefahren waren. Don, du hast durch ein bisschen länger schon gezockt als ich. Ja, ich habe also, du hast es erwähnt, dass es jetzt endlich läuft, so, weil ich habe auch, also entweder ich habe es in Early Access gekauft oder halt irgendwann mal, weil ich den Trailer spannend fand, konnte es dann aber auch nicht spielen, aus anderen Gründen, glaube ich, also weil ich den entsprechenden Mac noch nicht hatte dann oder so und auf Arbeit hatte ich nichts installiert hatte an Steam, verständlicherweise. Deshalb habe ich jetzt so, war auch nur so 3, 3,5 Stunden oder sowas rein versenkt. Ich fand es sehr fein. Ich fand auch die Rätsel, also die Art und Weise, wie man so überhaupt an die Situation rangeht. Wie löse ich denn Rätsel, wenn ich mit nichts interagieren kann, außer diesen Terminals? Und das ist bisher alles sehr schön gelöst. Also sehr schön dieses Constraint aufgenommen. Das Terminal hat ja auch Sprachausgabe. So ein bisschen, das wirkt, hört sich zwar fast an wie Kauderwelsch, aber es ist schon auch der Text, der da steht. Und es hat so ein bisschen so diesen Moon-Roboter-Vibe auch so. Mhm. Wie hieß er denn? Gertie oder so? Ja, Gertie. Also man ist schon, man hat schon so ein bisschen einen Bangen, wo man denn da so rumläuft und es kommt sehr gut rüber, obwohl es nur diese Terminals sind. Es ist noch nicht so. Es gab noch nicht so die Kurve zum ganz Böse, aber es könnte schon irgendwie auch sein. Gleichzeitig ist es storytechnisch auch so ein bisschen hart zu greifen, weil man muss ja auch immer schon am richtigen Terminal sein, um was zu tun. Also man kann nicht an jedem Terminal alles machen. Also gleichzeitig ist es dieselbe Intelligenz. Da bin ich so ein bisschen, da geht so ein Plothole für mich auf, aber das macht jetzt auch nichts. Also was für die Spielmechanik gut ist, ist für Spiel gut. Also da kann ich weit genug weg. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich will das auch noch zügig durchzocken dann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit am Stück habe. Aber es ist halt so ein Stimmungs. Also ich habe es dann halt echt, hier war es zu heiß und habe keine Lust gehabt, irgendwas zu tun. Und dann habe ich halt einfach von mittags bis spät nachmittags gespielt, so ungefähr. Eher sowas, wo man dann ein bisschen auch Ruhe hat. Also hat mir sehr gut gefallen. Ich habe keine Ahnung, was es kostet. Es ist aber so von dem, was jetzt am Anfang gestartet hat, ist es das auf alle Fälle schon wert. Also allein die Idee so umgesetzt. Mhm. Und auch der Anfang, was mich ein bisschen, wie ging es denn dir mit dem Anfang? Der Anfang hat mich so ein bisschen, also hab ich schon das Spiel jetzt aufgemacht, das der Tobi mir erzählt hat? Also diese so. Multiple Choice, deine Vorgeschichte. Meine Backstory, ja. Ja, strange. Das ist wie, Firewatch geht's los. Und irgendwie, ja, war ich jetzt in der Space Academy oder war ich im Gartenbauclub und irgendwie, was? Ja, du hast so Choices über deine Vergangenheit und nachdem du noch kein Gefühl dafür hast, was jetzt so die Atmo von dem Spiel ist, weißt du auch noch gar nicht, ob du jetzt irgendwie so gritty und böse oder Rebell oder gutgläubig und optimistisch spielen willst. Es hat sich so irgendwie künstlich angefühlt. So, warum muss ich jetzt diese Entscheidungen treffen? Und was mich irritiert hat, ist, dass der Stil halt auch so ganz anders ist wie der Rest vom Spiel. Es ist wirklich so, also man fliegt da auf ein Objekt in Entfernung zu, das da ganz langsam näher kommt oder sich nicht bewegt. Man weiß nicht so, das ist der Weltraum. Und dann ist einfach Text über diesen Weltraum oben in, also der Sound ist gut und so. Und das Timing von dem, wie der Text sich darstellt, ist auch okay. Aber es ist halt so, warum habe ich jetzt den Star Wars Scroller am Anfang so? Und so lange auch. Es ist wirklich dann so, ich wollte dieses Spiel anspielen, wobei ich war natürlich angefixt von dem irgendwo was reintippen. Mhm. Und da ist halt, ich klicke nur. Und da habe ich gedacht, okay, es ist alles Multiple Choice und ich muss überall klicken. Also ich finde, es tut dem Spiel so an sich unrecht, weil, also ich hätte es da auch weglegen können. Es ist lang genug, dass man an der Stelle dann so, okay, so viel. Vor allem auch, weil da passiert ja auch wirklich nichts. Es ist wirklich so eine lange, lange Backstory erzählt. So ein langer Prolog einfach nur mit ein paar Entscheidungen, aber so. Ja. Er gibt ja auch nicht so viel mehr Kontext. Also er wirft dich ein bisschen in so ein Mindset, wie du vielleicht gegenüber dieser AI auftrittst dann. Der Teil funktioniert relativ gut, weil ich bin irgendwie ins Militär gewesen und war so ein bisschen kaltschnäuzig in den 2-3 Entscheidungen. Mhm. Und dann bin ich halt jetzt gar nicht, also bin trotzdem nett, aber ich bin das aus Hinterhalt raus. Ja? Mhm. Also ich habe schon so, also es hat mich ein bisschen in, ich will jetzt eigentlich diese Maschine überlisten. Modus versetzt. Ja, ich glaube, dass das ganz, wenn das funktioniert, so wie bei dir, dass das ganz toll sein kann, weil du so ein bisschen Flavor da reinzubringen, dass du dass du eine Art Charakter entwickelst in dem Spiel, den du spielen kannst, ist für das Spiel, denke ich, super wichtig, weil Chatbot-Spiele wie das Insekten-Sex-Spiel, weißt du noch auf der Amaze, Marcel, Martin? Natürlich. Wie das hieß? Don't Make Love. Don't Make Love, genau. Chatbot-Spiele leben vom Framing. Wenn das sich irgendwie stimmig anfühlt zu tippen und bei Event Zero fühlt es sich halt stimmig an, weil das ist die Tätigkeit, die der in der echten Welt, also in dem Setting ausführt. Bei Don't Make Love lebt das Ganze halt der Chatbot davon, dass du so ein ganz fest definiertes Thema hast, über das du redest, und in dem ist es auch total in sich stimmig, dass die Antworten manchmal ein bisschen komisch sind und so non sequitur. Und gerade da ist es dann irgendwie blöd, wenn das so ganz anders anfängt, weil das fängt dann an mit: Hier, pick dir mal deine Backstory raus. Und das hat für mich irgendwie gar nicht funktioniert. Und vor allem erzählt sie halt auch die Backstory und es ist schon ein großer Bogen. Also es ist so, du beginnst schon sehr weit weg von dem, wo du jetzt gerade unterwegs bist, und trotzdem siehst du, wo du jetzt gerade unterwegs bist, auch wenn das so, also du wirst ständig, wird das Ding größer oder nicht in der Mitte? Mhm. Und dann musst du aber eigentlich dem Text verfolgen, genau, weil du bist ja da auf Mission gewesen, dann hast du abgelehnt, dann wurdest du strafversetzt und bist wieder irgend sowas. Mhm. Also ich weiß es gar nicht mehr im Detail, weil so weit zieht's mich dann der Text alleine nicht rein. Also ich weiß da so ein paar Entscheidungen, die ich getroffen habe, aber so nicht jetzt, also wenn da ein bisschen Bildmaterial, also wenn ich es mal vergleiche mit Fallout 3, wo du so ein paar Lebenssequenzen hast, bis du jetzt 19 bist und dann startest. Mhm. Was, nur weil ich es letztens wieder angezockt habe, weil es ist auf PlayStation Now und ich wollte Katamari Damacy spielen, wegen der Hole-IO-Geschichte, so der fünf Ecken im Kreis. Nichtsdestotrotz, Fallout 3 war dann wieder angefangen und da ist halt so, okay, du wachst auf und dann machst ein paar Entscheidungen, dann spielst du ein bisschen, dann machst du wieder ein paar Entscheidungen und dann da bist du halt drin mit dem reinen Text. Ist für mich viel schwieriger als da wieder am Terminal. Ja, am Terminal habe ich ja auch bei Fallout nie Probleme gehabt, da mir die Stories aus dem Terminal, also eigentlich ist das mein Spiel dann wohl, Event Zero, weil ich habe ja in Fallout wirklich alle Terminals gelesen, weil die ganze Backstory, die da reingepackt wurde, immer, fand ich so dolle. Und das war auch so dieser Stil. Naja, mal schauen. Aber schon absurd, bei einem Textspiel das dann nicht interaktiv zu machen. Ja, du musst ja klicken zumindest. Das sind blaue Wörter, ja, oder du musst ist, viel blauen ja, Wörter das klicken. Das fühlt sich schon ganz anders an. Also mich hat das bei selbst bei Firewatch total rausgerissen am Anfang. Irgendwie ist die, es ist so ein Disconnect mit, du bist jetzt hier und denkst drüber nach, was irgendwie in der Vergangenheit war. Und vor allem in dem Event Zero, da schwebst du ja im Raum und driftest auf eine Raumstation zu. Was du ja noch nicht mal weißt. Ja, oder also textuell weißt du das am Ende dieses Textes, dass das passiert. Mhm. Und das Gefühl, das das vermittelt, ist irgendwie so, eigentlich ist das alles wurscht, wie du hierher gekommen bist, weil du bist jetzt ganz allein in der lichtlosen Weite des Weltalls. Und das irgendwie distanziert dich das von der Story, die du da runterklickst. Also so, es gibt ein paar ganz einfache Fixes für das konkrete Problem, finde ich. Also eine wäre wirklich gewesen, dass du mal so in and out of consciousness driftest und eigentlich schon total gelangweilt bist davon, dass du so lange schon durch die Schwerelosigkeit fliegst und dann halt gibt es eine Motivation dafür. Nicht schon, du siehst schon was vorne dran. Oder wirklich auch ein bisschen anspielen und dann Flashback, ja. Also wirklich so, du kommst da an, machst sonst irgendwas, jetzt kommt aber so dieses Backstory. Also du weißt erstmal, was das Spiel ist und so. Mhm. Ich weiß nicht, ich mag das Element rein so als Setup. Schon bei Rollenspielen an sich nicht, weil da muss man auch immer schon was aussuchen, ohne dass ich irgendwas weiß am Spiel am Anfang. Also da fand ich Battleheart auch wirklich schick, wo du einfach vorgefertigte Charaktere hast, die du jetzt irgendwie leveln musst und nicht jetzt nochmal alles auswürfeln und ausdenken und brauche ich es dann jemals? Weiß ich nicht. Mhm. Ja, und ich finde, du musst solche Infodumps auch einfach besser verpacken, weil klar brauchst du die Backstory, aber so, du kommst hier erst rein, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast. Jetzt lern mal ein bisschen die Backstory auswendig. There will be a quiz. Ist irgendwie so. Nee. Was ja wiederum diese Intelligenz mit mir ja sehr gerne machen könnte, so als Charaktertreats. Aber in dem Fall auch noch nicht. Also ich meine, die beginnt ja recht nett bisher. Aber stimmt schon, du könntest da tatsächlich die KI dich fragen lassen oder was auch immer. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie du in-game irgendwie Auswahlmöglichkeiten hast, wo du dann Team Gelb, Team Blau oder Team Rot wählen musst. Also da hängt Backstory dran. Da würde ich auch lieber einen Tisch mit 20 Gegenständen haben und du sammelst dir deine 20 Gegenstände zusammen. Also das hat Florence so gemacht, wo du irgendwie deine Sachen zusammenpackst und hast halt nicht Platz für alles. Und dann schaust du halt, ja, was nehme ich denn jetzt aus dem Spiegelschrank? Und das war ganz interessant, weil man da, ohne das verbal auszudrücken, eben dann überlegt hat, was ist mir denn wichtig in dem Spiel? Finde ich viel schöner. Und du machst ja auch diese Gedanken und kommst ins Frame rein. Mhm. Oder du machst es halt nicht und nimmst einfach irgendwas mit und gehst los. Ja, wenn du es nicht willst. Ja, eben. Genau. So. Mhm. Okay, aber trotzdem cooles Spiel bisher. Ja, cooles also, Spiel. Lasst euch nicht abschrecken von der ersten Sequenz. Event Zero auf Steam für 20 Euro. Genau. Event Zero war auch beim IGF vor 2 Jahren. Ich hatte auch mit dem Entwickler gesprochen und wahrscheinlich das auch bei den Fanboys erwähnt. Wie war der so? Das, ja, genau. Ich hab den Rude angetwittert und der hat mich Rude zurückgetwittert. Der war sehr nett und hat um Verständnis geworben, dass das halt... Das auf Twitter so... Ja, Mac ist halt... Rude das ist halt das, was ich immer höre. Naja, es gibt wohl 2, 3 Leute, die auf Mac spielen und wir drücken halt immer auf den Unity-Knopf. Verstehe ich alles, aber das davon nervt es mich trotzdem. Also das hatte ich auch erst letztens bei einem Spiel, wo ich mit einer drüber gesprochen habe, die dann ganz froh war, dass ich überhaupt spielen konnte. Abduction? Ich nenne keine Namen. No. Gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Und ich habe ein super cooles Tech-Gadget aus der Maker-Szene für mich entdeckt. What? Nämlich eine Nähmaschine. Stickmaschine oder eine Nähmaschine? Nein, eine ganz normale Nähmaschine, wie sie die meisten Leute irgendwo hinten im Schrank haben. Crazy. Und zwar, ich habe zum Geburtstag einen Fahrradkorb bekommen für Haustiere, dass du quasi deine Haustiere auf dem Weg zum Tierarzt und sonstigen Außenausflügen vorne auf dem Fahrrad transportieren kannst. Und das ist so ein Weidenkorb mit so einem Metallgitteraufsatz. Und der ist für meine beiden Katzen gedacht. Und jetzt dachte ich mir aber, okay, wenn ich meine Katzen da reinsetze, das überfordert die komplett, wenn ich dann irgendwie dann auf dem Fahrrad fahre, weil da irgendwie Rundumsicht halt durch dieses Metallgitter ist und das ist einfach Reizüberflutung und alles. Da muss ich mir was überlegen. Und deswegen dachte ich mir, okay, cool, so ein Stoffüberzug wäre gut, der halt irgendwie so die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte quasi dieses Korbs so ein bisschen abdeckt und so ein bisschen eine Sicherheit auch schafft für die Tiere. Und ja, dann war quasi dieses Projekt geboren und ich habe dann mal angefangen, mein Wissen, das ich lustigerweise aus Cosplay-Videos, also von Cosplayern, die irgendwie so How-to-Tralala-Videos machen auf YouTube kenne, habe ich erstmal alles mit dieser Crepe abgeklebt, was ich irgendwie bedecken will und daraus mir dann Patterns geschnitten und die dann auf Stoff übertragen. Da habe ich so vier Teile quasi dann mir zurechtgeschnitten aus dem Stoff. Dann war halt die große Frage, okay, was jetzt? Und die Antwort war natürlich Nähmaschine. Und dann habe ich mir zeigen lassen, wie man dann mit so einer Nähmaschine umgeht, wie man Säume näht und wie man Dinge aneinander näht. Und ich bin total begeistert davon. Also es macht Spaß. Also das eigentliche Nähen ist sogar so ein bisschen meditativer Akt, finde ich. Das Nervige vorher ist halt so dieses ganze Pattern machen und Dinge aneinander stecken, damit sie dann hinterher auch passen. Aber wenn man da mal loslegt, dann hat man da schnell schöne Ergebnisse. Und hinterher habe ich dann noch so ein bisschen Löcher reingemacht in den Saum und so Blindnieten, dass ich das auch am Metallgitter festmachen kann mit Zip-Ties. Mhm. Und jetzt steht hier dieser Korb mit einem schönen Aufsatz und ich bin zufrieden. Und Nähmaschinen sind toll. Nähmaschine ist dein neues No Man's Sky. Sozusagen. Pass auf, wenn das Sicherheitsupdate reinkommt. Ja, ja, nicht, dass wir die Maschinen Experience kaputt updaten. Nee, also wenn ihr irgendwie so eine Nähmaschine im Schrank stehen habt und immer Angst hattet vor dem Gerät und das nie benutzt hat, ich kann nur empfehlen, guckt euch ein YouTube-Video oder lasst euch das von jemandem zeigen, der sich auskennt. Man kann da tolle Sachen mitmachen. Aber Martin, ohne Scheiß, unsere Kaffeemaschine war vor 2 Jahren mal kaputt. Ja. Und dann wurde die repariert und ich bin mir sicher, dass sie danach ein neues Software aufgespielt haben, denn die verhält sich seitdem anders. Ja. Ich glaube, unsere Nähmaschine hat keine Software. Insofern sichere Sache. Rein mechanisch, nee, also elektrisch. Ja, also beides. Ja, gepriesen seien die YouTube-Videos. Also ohne Scheiß, es ist unglaublich, was ich schon alles aus YouTube-Videos gelernt habe. Also von dem Einstellen einer Shimano-Mehrgangschaltung beim Rad bis über wie zerlege ich meinen Siemens-Wäschetrockner, wenn er wieder mal F14 als Fehler meldet. Yeah. Das ist dann, wenn der Schwimmer unten im Pumpensumpf festgeht, also der verflunzt und dann irgendwann geht er nicht mehr runter und dann meldet er immer Wasser in der Bodenwanne, was nicht stimmt. Bis über wie seile ich mich richtig ab am Berg, habe ich schon alle möglichen Dinge aus YouTube gelernt. Das ist total abgefahren. Also so the sum of human knowledge oder wenigstens the sum of human knowledge so leicht zuzugreifen. Vor allem, also ich bin halt auch jemand, der viel besser lernt, wenn er quasi das auch sieht, was passiert. Also so visuell und so. Und da kommt mir YouTube einfach sehr entgegen. Ja, genug zu Nähmaschinen, kommen wir zum nächsten Thema und das ist eine Webseite, die heißt The True Size Of. Ja, sehen ist glauben, das hast du ja auch schon gerade gesagt. Ja. Ich schaue mir hin und wieder auf YouTube einen Kanal an, der geht über Karten und die Grenzen von Ländern und so. Ich habe jetzt gerade den, warte, ich kann auch nachgucken, wie der heißt. Ja, ich hätte Interesse. YouTube sagt mir wieder IBX2CAT. Genau. Finde ich immer ganz lustig. Der zoomt dann, benutzt eigentlich meistens Google Maps und zoomt dann so rein und zeigt die Grenzen und die Anomalien. Und es ist wirklich verrückt, was es so an Anomalien gibt. Unter anderem hat er in seinem letzten Video erzählt, dass Google Maps umgestellt hat auf eine Globenansicht von der Mercator-Projektion. Ja. Was mich zuerst total gefreut hat, hat aber auch manchmal Nachteile, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Die, ja, irgendwas dachte ich dann, oh, das geht jetzt aber nicht mehr so einfach. Hm. Aber okay. Also ich finde nämlich, was wir da mit der Webseite gemacht haben, echt schick. Ach so, du ja, genau. Wenn du jetzt zwei Städte auf der gleichen Höhe sind in der Globenansicht, dann sind die nicht unbedingt auf dem gleichen Breitengrad. Genau. Ah, das ist nicht genau. Und ich habe keine Einstellung gefunden, die Breitengrade einzublenden, was mir schon reichen würde. Ich habe überhaupt keine Einstellungen bei Google Maps gefunden. Google Maps hat keine Einstellungen. Das fand ich ganz interessant. Was für Probleme die Mercator-Projektion macht, die wir alle aus dem Atlas kennen, zeigt diese Webseite, die ich verlinkt habe, thetruesize.com. Und das ist schon sehr, sehr krass, wenn man da zum Beispiel mal ein Miniland wie Guyana nimmt und dann dieses Land nach Norden verschiebt in Richtung Deutschland, dann merkt man, das ist von der Nord-Süd-Länge genauso groß wie Deutschland. Mhm. Und auf der Karte sieht es halt aus wie so Luxemburg. Ja. Ungefähr. Das ist ja auch ganz interessant, die Mercator-Projektion hat ja auch tatsächlich Kritik geerntet, weil sie natürlich die ganzen ehemaligen Kolonien kleiner macht, als sie eigentlich sind. Spannend ist auch Brasilien mal zu nehmen. Ach, Brasilien ist der Hammer. Und Brasilien ist tatsächlich von der Größe größer als die USA. Ja. Lass mich über Kanada ziehen, ich will das jetzt wissen. Wow! Das ist noch größer als Kanada. Und Kanada ist gar nicht so groß. Die Mercator-Projektion zieht es so in die Breite. Und Island ist voll klein. Das sieht größer aus, als es ist. Ja. Also ganz spannend, kann man mal mit rumspielen. Und es zeigt halt was, wofür es keine Worte gibt. Das ist ein guter Punkt. Stimmt. Das war das Letzte, wo das für mich total gut funktioniert hat, war Gerrymandering. Kommen wir zum nächsten Thema. Entschuldigung. Dafür gibt es Worte, nämlich Gerrymandering, aber genauso schwer, wie sie auszusprechen sind sie zu verstehen. Ja. Vielleicht noch eins zu Google Maps, weil ich wusste das noch nicht, dass Google Maps auch das entweder mit dem Update oder schon früher auch das komplette Planetensystem mit reingebaut hat, unser Sonnensystem. Man kann praktisch rauszoomen, da hat man so die kugelige Erde und dann kann man zum Mond, man kann aus die ISS ist mit Street View, das ist recht lustig. Nice. Wer gerne mal so die ISS ablaufen will, kann das da tun. Und halt weiter weg, also auch Ganymede, und wenn man jetzt gerade wieder zurück zu Expans, kann man eigentlich nahezu alle Himmelskörper, die da besiedelt worden sind, auch angucken in Maps dann. Also ganz rauszoomen und dann kannst du links was auswählen, was dann ab und zu dazu führt, dass die Suche nicht mehr funktioniert, aber dann muss man halt Reload machen. Wie haben die da dieses Auto reingebracht in die ISS? In diesem Sinne kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, es begab sich etwas für mich Neues und Interessantes, nämlich die Presseagentur von Netgear hat mir ein Paket zugeschickt. Richtig. Ja, und in diesem Paket war ein Gaming-Router der Marke Netgear Nighthawk XR500 Und man fragte mich, ob ich nicht den testen will und dann in dieser Sendung darüber sprechen möchte. Und dann dachte ich mir, ja, unter dieser Prämisse, wer mir Kram schickt, den gucke ich mir dann durchaus an und dann sage ich auch, was ich dazu meine. Insofern das nur als Präambel. Ich habe mir also diesen Ruder angeguckt. Ich möchte am Anfang gleich dazu sagen, dass meine Vergleichsgröße so ein etwas betagter Fritzbox 7430, glaube ich, ist. Insofern ist es jetzt nicht weiter verwunderlich, dass der neue Router besser ist als der alte. Aber insgesamt war ich eigentlich ganz angetan, muss ich sagen. Was mir positiv aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass der ein schönes Admin-Interface hat. Da läuft wohl so ein Custom Linux drauf, das sich Duma OS nennt. Und das stellt ein sehr nettes webbasiertes Dashboard zur Verfügung, das halt auch schön animiert ist und nicht so diese etwas altbackenen Fritzbox-Listen irgendwie so sind, sondern da gibt's halt irgendwie so eine schöne Netzwerkkartenübersicht, wo du dann gucken kannst, wer ist denn jetzt alles im 5G-Netz und wer ist im Kabel angebunden und wer benutzt noch 2,4 Gigahertz. Das ist schön. Was mir dann auch gleich aufgefallen ist, dass AC ja durchaus, also 802.11 AC, durchaus schon ein schöner Standard ist, vor allem wenn man in so einer Stadt lebt, wo alle anderen Bänder mittlerweile schon total voll sind. AC ist noch relativ frei, Gott sei Dank, weil die Leute ja nicht ständig ihre Router updaten und da kriegt man auch ordentlich Bandbreite drüber. Insofern war das auch eine schöne Experience. Was ich cool fand tatsächlich, so auch im Vergleich zu dem, was ich halt bisher an Routern kenne, ist, dass der Quality of Service Features hatte. Nämlich, du kannst halt so sagen, okay, ich gucke mir jetzt hier mein Netzwerk an und da ist mein PC und ich möchte gerne, dass mein PC die höchste Priorität im Netzwerk hat. Das kannst du dann auch so mit Zahlenwerten einstellen, wie viel Prozent quasi des Netzwerks für deinen PC reserviert sein soll. Was dann eben auch dazu führt, dass wenn jetzt jemand anders da ordentlich Bandbreite wegbrennen will, dass der halt ausgedrosselt wird und zu deinen Gunsten sozusagen weniger Internet bekommt. Also gerade wenn du dann irgendwie, und das ist halt die Zielgruppe für dieses Gerät, deine Online-Spiele laufen hast und irgendwie einen niedrigen Ping haben willst, damit du die anderen Leute ins Gesicht schießen kannst. Die Netzneutralität endet im Wohnzimmer. Genau. Das Ende der Netzneutralität im Wohnzimmer. Dann kannst du das halt auch machen. Finde ich eine ganz gute Sache im Prinzip. Also ich würde das wahrscheinlich dann andersrum verwenden, nämlich irgendwie quasi dem Home-Entertainment-Device so eine Grundpriorität zuweisen, dass da immer alles geht und dann machen meine Downloads im Zweifel halt nicht die Netflix-Experience kaputt. Aber so oder so ist es ein ganz cooles Feature, das ich jetzt eigentlich auch gerne in meinem Router, der hier so rumsteht, habe. Was es außerdem noch so an Quality of Service macht, ist ein sogenannter Anti-Buffer-Bloat. Das ist sozusagen die Autobremse für Netflix, wenn du jetzt irgendwie in einer Wohnung wohnst und irgendwie gerade dein krasses Online-Game laufen hast und dann kommt plötzlich jemand und macht Netflix an und dann hast du halt erstmal den Spike im Netzwerk, wo Netflix erstmal ordentlich Video buffert und dementsprechend wird dann dein Spiel auch langsam und da hat der Router halt quasi so eine Autodrossel eingebaut, dass der Buffer erstmal langsam anläuft und das Netzwerk insgesamt nicht so belastet wird. Ja, was habe ich, das halt im Prinzip sind das alle Sachen, die ich, hat halt dann noch so andere Features, die ich jetzt persönlich nicht brauche, so Geofilter zum Beispiel, also da kannst du halt dann irgendwie einstellen, dass du grundsätzlich nur dich mit Gaming-Server verbinden möchtest, die in Europa sind zum Beispiel. So, wie macht der das? Wie macht der das? Weil er Gaming-Center kennt und die... Ich denke, das funktioniert wahrscheinlich über Ports ganz grundsätzlich erstmal und dann halt über IP-Location, dass er halt guckt, okay, diese IP ist jetzt in meinem Katalog irgendwie in Amerika und das ist außerhalb der Grenzbereiche, die eingestellt sind in der Config. Und dann lässt er das nicht zu? Dann lässt er das nicht zu, genau. Okay. Weil das machen also die Spiele selber, also deswegen. Ja, im Prinzip machen das viele Spiele selber, deswegen habe ich auch nicht so ganz die Notwendigkeit für dieses Feature gesehen, aber wenn du das auch nochmal in Hardware haben möchtest, meinetwegen. Ja. Also ja, gerade für Konsolenspiele zum Beispiel hast du oft die Optionen vielleicht nicht so sehr und wenn du es da auch haben willst, vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch ein bisschen das CD in den Kühlschrank legen. Ja. Es fühlt sich dann so an, als ob man die schnelleren Server bekommt. Stimmt, stimmt. Und ansonsten hat das halt noch so die Standard-Features, die man auch so kennt von Routern, also hat USB-Ports und da kannst du halt Festplatten anschließen und dann per NAS irgendwie, also als NAS benutzen und kannst einen Drucker anschließen und dann drüber drucken oder so DNLA-Features, dass du irgendwie dein Smart-Fernseher dann irgendwie auch auf diese Festplatten zugreifen lassen kannst. Mhm. Das ist jetzt irgendwie, das nennt sich bei Netgear Ready Share alles, aber ist jetzt irgendwie auch nichts Besonderes so. Also gut, dass es da ist, aber ja. Hast du was mit IPv6 am Hut? Naja, das ist da drin und das funktioniert. Ich habe jetzt da kein großartiges Setup für, so okay. gesagt. Ja, weil da spiele ich gerade ein bisschen drum, was man denn heutzutage mit IPv6 macht. Das ist aber ein bisschen bei den Fritzboxen. Also irgendwie ist der Default, dass du gefirewallt bist komplett nach außen. Mhm. Und eigentlich hätte ich ganz gerne irgendeine Möglichkeit, da was aufzumachen. Deshalb wäre das für mich jetzt eigentlich ganz spannend. Also ich habe dazu jetzt keine speziellen Features gesehen. Ich weiß nicht, ob da die Zielgruppe halt irgendwie so, also dieses Duma OS ist halt auch schon sehr Gaming fixiert sozusagen gefühlt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Router für IPv6-Basteleien ist. Aber ja. Ich habe auch übrigens ein paar Cons aufgeschrieben. Nicht, dass hier der Eindruck entsteht, ich wäre komplett gekauft und würde einfach nur nach dem Mund reden. Das erste Con, und das ist so ein mittelgroßes, finde ich, ist, es hat keinerlei Modems, also weder DSL noch Kabel noch sonst irgendwas. Oh, sprich, du brauchst halt ein zweites Gerät für sowas. Aha, ist wirklich nur ein Das ist Access nur ein Router Point, tatsächlich, ne? Genau. Hat 5 LAN-Ports und irgendwie halt alle möglichen Wi-Fi-Bänder inklusive AC. Und der zweite Con ist halt tatsächlich diesem ganzen Gaming-Ding geschuldet, weil dieses Gerät fokussiert sich irgendwie laser konzentriert auf diesen Pro-Gaming-Markt und dementsprechend ist halt auch diese ganze Ästhetik sowohl von Betriebssystem als auch Router Ästhetik sehr sehr gamer-orientiert, um es mal so zu sagen. Also ich glaube, als 16- bis 17-Jähriger hätte ich das vielleicht ganz cool gefunden, aber heute lebt man ja dann doch irgendwie mit Menschen zusammen und ja nicht unbedingt irgendwie so blinkende LEDs und seltsam. Also das Ding sieht so aus, als hätte Netflix Knight Rider gerebootet als Knight Rider in Space und David Hasselhoff würde quasi in diesem Gefährt durchs Weltall fliegen. So sieht dieser Router aus. Dann gekreuzt noch mit der Rückseite von dem Pro Gaming 17 Zoll Laptop. Genau, genau. Weil es sieht aus, als hätte es Lüfter, Schlitze, ja. Dings. Ja. Ist es denn laut? Fällt mir da ein. Also hat es denn Lüfter? Es hat ja irgendwie 1,7 Gigahertz. Das Problem ist ein bisschen gerade, hier in Berlin hat das ja über 30 Grad und sogar die Lüfter meiner Fritzbox sind an. Ah. Insofern kann ich nicht wirklich dazu sagen, wie jetzt so unter Normalbedingungen die Lüftergeräusche sind. Sie sind mir aber nicht im Vergleich zu meinem bisherigen Setup nicht negativ aufgefallen. Okay. Was kostet der Spaß? Um die 250 Euro, glaube ich. Okay. Aha. Also jetzt nicht super billig, aber ja, wenn man halt irgendwie einen Router haben will, der viele Dinge macht, ist das, glaube ich, schon ein ganz okayer Preis. Aber ich habe jetzt irgendwie auch nicht eine große Marktanalyse gemacht dahingehend. Also was ich noch sagen wollte vorhin, bei der Fritzbox gibt es dieses Drosseln und Dienstgeschichte auch. Ach, nur ein bisschen versteckt. Zumindest in sowohl der zu Hause als auch der hier auf Arbeit. Es ist unter Internet-Filter-Priorisierung in dem Interface gerade. Aber die Fritzbox-Interface ändert sich alle paar Stunden gefühlt. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob meine etwas betagtere Fritzbox das auch kann. Keine Ahnung. Das hier ist eine 7490, zu Hause ist es eine 664 irgendwas. Die kann das auch. Also ich bin da ein bisschen jetzt mehr am Rumklicken, nur mal so als Guter Punkt, schade. Kann ich mir dann angucken. Das Coole fand ich halt tatsächlich an diesem Netgear-Ding, dass man da so richtig grafisch an Dingen ziehen kann und dann verändern sich Sachen, ohne jetzt irgendwie großartig Formulare auszufüllen. Schon ganz cool. Ja, ja, das Netgear hat noch dieses Admin-Interface aus den 90ern-Feeling. Nicht Netgear, die Fritzbox hat so das Admin-Interface aus den 90ern-Feeling. Ja. Ja, so viel zu diesem Gerätle. Vielleicht findet sich ja der eine oder die andere, die sich dafür interessieren. Ich finde es übrigens auch sehr interessant, weil ich habe im Zuge dessen natürlich auch so ein bisschen geguckt, was es dazu so an Reviews gibt. Und es gibt sehr viele YouTube-Videos über diesen Router. Ja. manche sagen am Anfang auch, dass sie von Netgear halt irgendwie ein Testgerät bekommen haben, aber nicht alle. Aber ich finde es das interessant, dass wir da quasi so mit in dieser Influencer-Kampagne sozusagen. Ja, ich wollte gerade sagen, es wirkt auf mich so ein bisschen wie die, wir schicken jetzt die iPhones an die YouTuber. Ja. Hat's auch jemand, also hast du irgendein Review gefunden, der so ein bisschen technisch drüber geht und es ernsthaft betreibt? Also nichts gegen dein Review gerade, aber so. Ja, nein, das war jetzt nicht so hardcore in-depth, das gebe ich auch zu. Aber das sind wir grundsätzlich ja nicht so für bekannt. Weil an sich, ich fände halt schon auch schick, also wenn das jetzt einfach mal mehr Power über Wi-Fi hat an sich als andere, fände ich das auch lecker. Aber es gab halt mit Vergleich. Was ich halt gesehen habe, ist halt tatsächlich Leute, die halt so in ihrem Haus dann irgendwie so Tests machen und dann halt irgendwie von einem Ende zum anderen laufen und immer noch guten Empfang und guten Durchsatz haben. Ich meine, das ist alles nicht sehr wissenschaftlich und nicht sehr technisch. Es gibt natürlich auch Testberichte von den ganzen Tech-Portalen, da kann man sich auch mal durchklicken. Es gibt bestimmt auch in der CT irgendwie Vergleichstests mit ganz vielen Tabellen. Das ist noch ein Ding, oder? Also sowohl die CT gibt es noch, als auch diese ganzen Tabellen mit den Zahlen drin. Ja, wobei die CT ja auch ziemlich fies gekauft ist. Das hat auch bei den Produkten immer war. Also ich habe mich da mal mit so damals, also, weiß nicht, vor 10 Jahren beim Grillen mit einer unterhalten, die halt so die Dinger pusht und die schreiben halt auch die Artikel dann teilweise. Ja. Also gerade Logitech-Seitenprodukte. Ich habe auch gehört. Da wird halt der Artikel plus Werbung so im Paket verkauft. Ach. Also so seriös die CT an sich ist, das gibt's auch. Ich habe ja übrigens auch gehört, dass teilweise Softwareautoren ihre eigenen Reviews schreiben. Nee. Und ja, aber nicht im App Store. Stimmt, nicht im App Store, sondern nur in der CD. Trollolo. Gut, soviel zu diesem Thema. Wir kommen jetzt tatsächlich noch zu den technischeren Dingen des Lebens und auch zu denen, wo wir uns besser auskennen, nämlich Developer-Kram. Und wir fangen an mit dem Asset Catalog Tinkerer. Ja, und zwar, was ich ja ganz gern gemacht habe früher und immer wieder mal ist im System rumschnurken, okay, ich weiß, die App hat eine Grafik und ich würde gern sehen, wie haben sie denn zusammengebastelt, ein UI-Element, sowas. Und ich will was sehr Ähnliches machen, aber halt entweder das gleiche Asset, das ist ein Standardsymbol, ist wie Wi-Fi oder sowas, dann einfach das rausholen. Wenn es halt nur was ist, was so ähnlich sein soll, dann zumindest mal, okay, das ist wirklich, das sind die Bestandteile. Und seit einiger Zeit ist es ja so, dass Apple propagiert, dass man Asset Catalog Files benutzt. Das heißt, die Dinger liegen nicht einfach mehr als einzelne PNGs und ICNS und so weiter direkt rum, sondern die sind so ein Packaged Dateiformat. Mhm. Auch viele Libraries unter System Library, so AppKit und so weiter. Genau, das sind diese .car Files. Genau, und ich wollte halt wissen, ob es da was gibt, dass man da reingucken kann, so ein bisschen was Offizielleres oder so. Und da gab es eben dieses nette Tool, da bin ich gestoßen, der Asset Catalog Tinkerer. Der stolpert über ein paar von den Dingern, aber so grundsätzlich ist es eigentlich ein recht nettes Tool. Ist Open Source, glaube ich, hat Quick Look auch enabled und da kommt man relativ schnell durch das Zeug. Aber es ist immer noch so, dass, was ich heutzutage echt auch, ich habe es damals schon scheiße gefunden, aber das ist so eine grundsätzliche Architekturgeschichte auf dem Mac. Was ich gerne mache, ist Find, Dateiname in irgendeinem Ding und dann Open. Und wenn du halt in egal welcher Mac-App, OS X-App, mehr als 10 Fenster, mehr als 40 Fenster aufmachst, dann beginnt so eine gewisse Verlangsamung. Und das ist jetzt mit den Asset-Catalog-Files ein bisschen schicker als mit den einzelnen Bild-Files, weil die Asset-Catalog-Files sind halt wirklich Pakete von Icons und es sind viel weniger Files. Also wenn man das jetzt mit TIFF oder ICNS oder PNGs macht im System-Library, Sollte man nicht. Da kann man teilweise seinen Rechner neu starten. Ja. Das ist dann nicht mehr Mojave, das ist dann Molasse. Badabisch. Naja, nichtsdestotrotz kann man rumsuchen, man kann auch in Shipping-Apps so Zeug suchen. Also wenn man weiß, okay, Things sieht nett aus, hat da ein paar UI-Elemente, die man vielleicht auch adaptieren will. Klar, wie haben die das denn das gemacht? Ja, nur reingucken. Ich sag noch nicht, wie ich rauskopiere. Ja, Inspiration. Mein interessanter Anwendungsfall ist aber in Things eigentlich, aber ich will es jetzt nicht rauskopieren und klauen, aber die haben es ganz nett gemacht. Also der On-Off-Switch eigentlich, so den suche ich mal wieder, wie der immer aktuell ist. Und eigentlich habe ich im Notification Center gesucht, aber da ist er gar nicht so drin. Und ja. Und die Gerüchte über die selbstfahrenden Autos, die gibt es auch seit dem Car-Files gefunden. Im System? Badabisch. Die Gerüchte haben entschieden, dass das nur Hörensagen war. Ja. Ja. Aber kommen wir von Molasse zu anderen süßen Dingen, nämlich zu Cake Brew. What is Cake Brew? Ja, Cake Brew hat mich gewundert, dass es existiert. Ich nutze ja gerne Homebrew. Und Cake Brew ist halt so das, was früher auch so das grafische Frontend, wie hieß das, was haben wir früher benutzt beim Packet Manager auf dem Mac? Davenports. Genau, Davenports hatte auch so eine UI, so eine Pseudo-UI, die irgendwo drum ist. Und Cake Brew ist was Ähnliches. Also wenn man ein bisschen die Pakete durchsucht, ist es ganz praktisch zum Updaten und so weiter, würde ich es nicht verwenden. Ist eine ganz nette Open-Source-App und ich wusste nicht, dass es die gibt. So, okay. Deswegen, wieso nicht? Also wenn ihr Homebrew verwendet, aber mehr Angst vor der Kommandozeile habt, als ihr solltet, dann könnt ihr dann mit Cake Brew Zeug installieren, das ihr dann wieder auf der Kommandozeile benutzen dürft. Also das Homebrew. Im Prinzip integriert sich das voll. Also du kannst auch auf der Konsole Sachen installieren und siehst sie dann in Cake Brew, oder? Genau, das ist, glaube ich, wirklich auch nur ein Shell-Frontend-Ding. Mhm. Also es macht auch nichts über besondere API oder so, sondern ruft einfach das Zeug auf und hat dann teilweise leider nicht mehr nicht mehr die Farb-Highlighting von dem Zeug. Also es ist in manchen Aspekten auch schlechter, aber es ist halt eine GUI zumindest. Und ich bin ja eigentlich ein Freund der GUI. Es gibt ja so diverse Bekannte von uns, die sich auch immer noch, also die sich sehr, sehr stark geweigert haben, ohne dass es jetzt für Subversion eine GUI gibt, Subversion zu benutzen. Und die sind immer noch so drauf. Also ohne GUI fassen die Dinge nicht an. Krass. Ja. Ja, bei Subversion und so, da finde ich. Ah, jetzt habe ich sie zerschossen. Warte, ich gehe zu einer neuen. Bei Subversion und so, da finde ich das schon wichtig, aber die Brew und so und alle Package Manager, die ich finde, die kann man nur einfach komplett unbedarft benutzen und zu sagen, okay, ich brauche jetzt X und dann sagst du halt, installier mir X und dann sagt er, ja, da muss ich aber dann noch mit diesen Servern reden und deinen kompletten Mac neu aufsetzen und ich brauche alle Root-Rechte für alles und ich muss zig andere Dependencies und du kannst eigentlich nur noch sagen, ja, mach du, ich gehe kurz den Kaffee trinken und danach ist der Ladebalken fertig und dieses Befehlszellentool ist da. Anders geht es gar nicht. Wobei du Brew jetzt natürlich ein bisschen Unrecht tust, weil also Sudo im Brew muss so ganz selten, das haben sie gut gemacht. So. Also, ja, das diese Superrechte. Ich meine, so mein Gefühl dabei ist, vielleicht packt es mir irgendwelche Dinge auf meine Platte und müllt die voll oder tut irgendwas, aber es darf mich nicht interessieren, weil sonst ich kann das nicht hinterfragen. Ich wollte es nur gerade nochmal erwähnt haben, weil es wurde gerade auch eine heiße Meldung, dass Brew mal kurz jemand konnte ein bisschen in dem Paketsystem rumdoktern und hätte es nicht können sollen. Das ist schon gefixt alles, aber nur weil gerade so eine Meldung wegen Sicherheit ist, so finde ich es ganz wichtig, dass. Nee, Brew ist immer noch sicher im Moment. Mhm. Also bei Dingen wie Git, um zurück zu dem zu kommen, ist es brauche ich eine GUI, also irgendwie was Visuelles, damit ich die Branches sehen kann. Ja, da bin ich voll bei dir. Ich bin da tatsächlich auch ein GUI-Mensch geworden seit Git. Früher mit Mercurial war das alles noch Kommandozeile, aber dann kam Git und dann hatte ich keinen Bock mehr. Strange, aber Mercurial ging irgendwie noch eher von der Kommandozeile als Git. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran das genau liegt, aber... Vielleicht kann uns Dom da jetzt weiterhelfen mit Lazy Git. Ja, es gibt Lazy Git. Also es gibt eine Geschichte, die kommandozeilentechnisch für mich bei Git sehr anstrengend ist. Und das ist Stashing und so einzelne nur so einzelne Zeilen und so weiter machen. Und da hat, ist LazyGit großartig drin, dafür eine UI, so eine Text-UI anzubinden. Anzubinden ist in Go geschrieben, interessanterweise. Und LazyGit hat genau die fehlenden Komponenten für mich, die man ein bisschen braucht, um mal auf der Kommandozeile ein bisschen mehr Übersicht zu haben. Also einerseits die Branches, die man alle da hat, schnell durch die Gegend wechseln. Es ist relativ, also es ist viel schneller als SourceTree auch. So SourceTree ist halt so eine langsame Krücke geworden, leider. Aber auch, also GitHub wäre schnell, wenn jemand eine Alternative sucht, die ein bisschen schnellerer, visueller Client ist. Aber LazyGit ist wirklich... Tower ist bestimmt auch schneller als SourceTree. Ja, ich mochte Tower irgendwie nie und es war nie schnell. Aber vielleicht tue ich Tower auch unrecht. Es gibt ja Tower 2 und ich mag es noch nicht. Ja, also nicht jetzt mich, oder vielleicht schon. Ja, kann ich mir auf Twitter an. Aber auf alle Fälle, LazyGit ist ziemlich schnell. Man kann schön zwischen den Branches wechseln und man kann die Stashes kann man saugeil durchsuchen. Ist auch großartig. Bei Stashes angucken finde ich ansonsten echt super nervig. Ja. Auch in den ganzen Tools. Ja. Und vor allem, weil es sammeln sich ja scheiße an. In diesen Repos, also sowohl Branches, die ich nie wieder brauche und so weiter. Und da ist es halt sehr zügig, weil es halt nur ein Textinterface ist und halt nur die Daten holt, die es jetzt gerade mal darstellen muss. Und ist bisher schick. Also ich weiß nicht, ob das dann auch irgendwann bloat wird. Finde ich gut. Das Negativste daran ist, dass wenn man einen Commit dann macht, nachdem man alles geedit hat, dass in diesem einzeiligen Editor, den man dann so hat, um seinen Commit zu beschreiben, kann man nicht mal die Pfeiltasten benutzen. Fürs Committen selber haben sie einen Griff ins Klo gemacht. Aber alles andere ist, fehlt mir. Also da, und ich kann ja auch mit Service-Edit dann immer noch committen. Und wer sollte schon committen? Ja, das machst du doch in Xcode. Oder das in Visual Studio Pro. Das ist aber viel besser geworden. In Xcode habe ich das mal gemacht, bis mir das Repo um die Ohren geflogen ist. Das ist jetzt schöner. Also Committen in Xcode, der Beta. Die Git-Integration ist echt... Sie noch besser geworden. Also ich habe seit, ich glaube, Xcode 7 kein Git mehr angeschaut. Es hat eine tolle, immer eine Diff-Ansicht, so was aktuell verändert wird, links am Balken. Und die geht schnell auf und es braucht nicht irgendwie ewig, bis es geöffnet und so. Und, und Blame heißt auch nicht mehr Blame, sondern... Praise? Nee, was dazwischen nochmal. Neutral. Ganz neutral. Ja, ich hatte so, dass ich es gleich gar nicht gefunden habe mehr. Ja. Gut, guckt euch das an, falls ihr irgendwie so ein Zwischending zwischen UI und Kommandozeile braucht, das gut performt. Es ist total süß, dieses alte Curses-Style mit. Ich fühle mich so an Turbo Pascal erinnert. Ach ja, die guten alten Turbo Pascal, Borland-Turbo Pascal-Zeiten. Schön war's. Wo wir schon so nostalgisch sind, blicken wir auch zurück auf die letzte Folge, wo wir über Holdown gesprochen haben und dazu gibt es jetzt noch mehr zu sagen. Ja, und zwar möchte ich nur hier verkünden, dass ich das letzte Holdown-Spiel meines Lebens gespielt habe, gerade eben. Ach, ist es beendet? In diesem Podcast. Ist es beendet jetzt wirklich? Du hast die ganze Zeit gespielt, by the way. Und am Anfang des Podcasts hat er meinen Highscore schon gekillt. Falls ihr euch fragt, warum Marcel so unkonzentriert wirkte, jetzt wisst ihr. Das Wetter. Er hat sein letztes. 905 Meter habe ich geschafft im Schwarzen Loch. Interessant, also mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen, die ich sehr interessant oder cute finde. Erstens, man kann auf die Figur drauf tippen und dann redet die. Das hat Martin im letzten Podcast erzählt, echt? Da hast du auch schon hier aufgepasst. Da habe ich das live gemacht währenddessen und dann ein Zitat sogar wiedergegeben. Okay. Gehen wir von anderen Sachen aus. Setzen 6. Dom hat noch was rausgefunden und zwar im Schwarzen Loch gibt es auch einen Progress Bar. Und meine Vermutung ist, dass das so wie bei Desert Golfing ist. Das heißt, irgendwann wird jemand 10.000 Meter schaffen oder so und dann kommt noch was. Wie weit war das jetzt bei dir? Wie ist da gefüllt gewesen? Ja, so ein Fingernagel. Nein, nicht ganz. Ein halber Fingernagel. Fingernagel. Nee, nicht am Start. Du bist jetzt am Start. Ja, jetzt bin ich wieder am Start. Du musst das Screenshot angucken, ja, den du vorher gemacht hast. Das war lauter Wahnsinn. Doch, so ein halber Fingernagel. Ja. Oh Gott. Ja, also wenn man so 4 Tage am Stück spielt, dann hat man eine Chance, das Schwarze Loch also ich in die Singularität vorzubringen. Ja, ein Zehntel ist in etwa, was Marcel jetzt durchgezockt hat. Also in seinem letzten Spiel von Holdown. Ein paar Sachen sind ein bisschen seltsam an dem Spiel. Ich hatte es letzte Woche als Vermutung gesagt, jetzt bin ich mir sehr sicher, du kannst Partien nicht abbrechen. Das heißt, du kannst auch nicht zwischen Levels switchen. Und das ist durchaus interessant, wenn man im Schwarzen Loch angekommen ist, nochmal die alten Levels zu spielen, denn es gibt Highscore-Listen, unter anderem auch für wie viel Züge man gebraucht hat. Ja. Und wenn man danach spielt, spielt man ganz anders, als wenn man nach möglichst weit kommen spielt. Denn je mehr ich auf einmal abräume, umso schneller komme ich natürlich auch nach unten. Ja. Denn wenn ich nur wenige Sachen abräume, dann rutscht es immer nur eine Zeile pro Zug. Wenn ich aber den ganzen Screen abräume, dann rutscht er 7 Zeilen. Und was ist besser? Ja, je nachdem, worauf du spielst. Wenn du auf Schnelligkeit spielst, ist es besser, viel abzuräumen. Wenn du auf Sicherheit spielst, also möglichst weit zu kommen, dann räumen möglichst wenig ab. Denn je mehr Sachen du triffst, auch Blocks, die du gar nicht treffen musst, umso schneller kriegst du mehr Bälle. Und mehr Bälle ist? Mehr Bälle ist mehr Chance, Sachen abzuräumen. Also es ist wie beim wie beim Kegeln, wenn du mehr Bälle hast, also mehr Kugeln, Multiball, kannst du auch mehr Kegel abräumen. Dann, was gab es da noch? Ja, es macht fürchterlich süchtig, deswegen bin ich froh, dass ich nicht die 1000 geschafft habe, sondern nur 900, also auch jetzt. Ach, du hast die 1000 nicht geschafft? Nein. Aber ich habe alle 99 Bälle geschafft. Also ja, ich muss es unbedingt weglegen. Es gibt auch einen Batteriesparmodus, der ist, glaube ich, manchmal gar nicht so schlecht. Ja. Und ansonsten, ja, schönes Teil. Und es ist ein bisschen unverständlich, dass es in den Charts jetzt schon wieder absackt. Ich glaube, in den Top 100 ist es noch, aber nicht so weit oben. Ich meine, ich habe dich ja wieder ein bisschen dann mehr angefixt, weil ich habe bei den Leaderboards, also ich habe einerseits dein Black Hole-Ding vor kurzem erst geschlagen, das hatte ich jetzt dann nochmal rangebracht. Andererseits habe ich dir auch überhaupt so die Leaderboards dann nochmal nahegelegt. Ja, die sind sehr versteckt. Weil die sind einerseits sehr versteckt, andererseits ist natürlich Game Center von Apple sowas von getötet, weil man ja keine Freunde mehr haben kann, keine neuen. Ich habe ja Gott sei Dank noch die von Podcast früher und das sind die immer noch Leute, die spielen. Das ist gut, ernsthaft. Also ich kann den Freunde kann man ja nur löschen, die kann man ja nicht hinzufügen an der Stelle, auch schräg. Wie im echten Leben, ja. Und man hat keine Avatare und es sieht alles scheiße aus. Das Interface ist Dreck und ich meine, sie haben es nochmal ganz klein eingebaut in der App auch noch. Also nochmal eine Hürde obendrauf. Es updatet nicht. Also ich sehe jetzt immer noch nicht den geilen Score von Marcel. Aber so ein bisschen hat Apple halt irgendwie auch das Leben des Erwachsenwerdens nachgebildet, wo man dann irgendwie stärkere Probleme hat, vor neue Freunde zu finden. Man nur Freundschaften verliert. Ja, also Game Center ist leider wirklich so eine laufende Leiche. Ein paar Seltsamkeiten in Holdown waren noch, es gibt keinen Screenshot-Knopf oder so, wo du was teilen kannst. Da hat Apple ja auch riesen Mist gebaut mit dem Sharing-Button, dass du eben auf Twitter und Facebook nicht mehr mit einem Klick teilen kannst. Ja. Ich glaube, das checken dann einfach viele nicht und es wird auch wesentlich weniger geteilt als früher. Anekdotisch. Also diesen direkt so Twitter-Sharing-Knopf, den es früher gab. Also die Hürde ist viel zu groß mittlerweile, um auf Facebook und Twitter zu scheren, dass das noch in dem Maße passieren würde wie früher. Habt ihr, habt ihr irgendjemanden schon mal gesehen, der diese eingebauten Streaming-Fähigkeiten benutzt? Also sowohl als Spiel erstens und tatsächlich als Spieler auch? Streaming? Naja, dieses, ich weiß gar nicht, heißt es Recording Kit oder so? Ja, also dieses Recording Ding, benutzen die YouTuber, glaube ich, schon. Ja, ich habe die App gesehen auch, mit der man was kann man da Screensharing für Leute machen? Also ich habe mal mit Annalena diskutiert, wie ich noch in dem Laden war, wo ich ihr gesagt habe, technisch geht das nicht. Und das war dann gerade erst released, so unter ferner Lufen. Und dann war mir klar, ach, das geht, ja. Und wie hieß es so? Elgato Gaming hat es, glaube ich, irgendwo auch am Start. Und man kann. Ich kenne keine Menschen, die es wirklich dann benutzt haben. Jenseits von diesem einen Live-Screensharing, das ich dann zu dem Zeitpunkt auch gebraucht habe, um irgendwie Hilfe zu leisten. Verstehe. Ach so, wirklich live? Ja, ja, du kannst als App, du kannst ja selber eine App schreiben, die das Video... App einbauen. Nee, System. So, du bist eine App und du kannst Live-Screen-Recording Empfänger sein, musst aber einen Background-Task schreiben, der das irgendwo hindonnert. Und also Twitch oder so vom Phone mit allem Sharing von Dingen müsste gehen jetzt. Ja. Ich glaube, ist Twitch nicht sogar irgendwie seit iOS 11 auch eingebaut auf irgendeine Art und Weise im Framework? Keine Ahnung. Also das geht Facebook. Twitch geht. Zum Beispiel Facebook hat sich selber da hingelegt. Also wenn du jetzt, und zwar, wie kommst du hin, Screen Recording in Control Center legen, nur mal so für die Uninitiierten. Mhm. Screen Controller, ein Force Press oder ein langer Press auf dem iPad, dann statt Start Recording. Ah, damn it. Aber Screen Recording. Die App muss aber erstes. Bei mir jetzt habe ich wieder nichts. Screen Recording kannst du dir doch ins Kontrollzentrum legen. Ja, aber wenn du dann mit dem Force Press kriegst du die Auswahl, wenn du was anderes aufnehmen willst an der Stelle. Jetzt habe ich aber wohl Facebook nicht. Ich habe Facebook keinen Zugriff auf meine Kamera gegeben, weil ich Facebook nicht mag. Deswegen wird Facebook wahrscheinlich auch nicht das Screen Recording Plugin sich anmelden hat dürfen und deswegen sehe ich da nichts. Aber also ich sehe nicht Facebook, aber ich sehe hier zum Beispiel Zoom, was so ein Videoconferencing-Ding genau. ist. Und da kannst du dann auswählen, das ist das Ziel, machst du Start und dann wird die UI ziemlich kritisch, also da kann man auch andere Leute, die das benutzen wollten, also, weil es gibt halt Wege, wie du die UI kriegst von der App und Wege, wie du die UI von der App nicht kriegst, je nachdem, wie du da startest. Es ist nur ein Weg, wie man das starten kann, aus der App raus kann man das auch irgendwie so halbwegs starten. Nichtsdestotrotz, da kannst du ein Screen Recording machen, in Anführungszeichen, und das kann ein Livestream sein. Und das geht seit, ich glaube, seit letzter iOS-Version. Ja, ja. Und seit der vorletzten geht irgendwie, gehen andere Dinge auch schon. Ja, also aus der App selber streamen und so. Aber es ist ein bisschen versteckt, die Doku ist dünn und selbst die Leute, die es unbedingt gerne umsetzen wollten, haben wohl Probleme damit, das umzusetzen. Mhm. Also es ginge, aber so, ich meine, Spiele und Apple und. Ja. Ich habe gerade mal wieder entdeckt, dass ich ja Icons auf dem Homescreen force-tappen kann. Und früher haben die auch was gemacht. Eine letzte Bemerkung zu Hold On. Ich finde, das Schwarze Loch ist ja der Endlos-Modus, kann man immer und immer wieder spielen. Da finde ich leider die Progression ein bisschen nervig, weil gerade das erste. Die ersten 10, 15 Minuten machen nicht so viel Spaß. Es ist sehr hart am Anfang. Mhm. Manchmal kriegst du ein Level hingerotzt, da weißt du, in 10 Zügen bin ich tot. Bist du nicht immer, aber ganz oft. Du kannst die Partie nicht abbrechen. Und es wird dann interessanterweise leichter und spannender. So ab 400 Meter ist es wieder richtig gut. Und das ist ein bisschen schade. Ja, so viel zum Thema Holddown und auch zum Thema Fanboys für diese Woche. Wenn ihr uns gerne hört, könntet ihr nächste Woche wieder einschalten, dann heißt das nämlich wieder Fanboys. Aber bis dahin sagen wir Servus und Baba. Baba. Servus. This is not rocket science, but it can be life and death. Ooh. Maybe you think you're right here, right? So my deal, while the misinformation spreads, targeted harassment campaigns have gone unanswered for years. Ooh, good people driven from their homes out of a clear and present fear. Well, Jack, I think maybe you've gone a little too far this time. That's really saying something. All the times that you've drawn the line in the wrong place. We're in the wrong place. Like you'll punish me for telling Nazi punks to fuck off. But if I deny that Sandy Hook ever happened, oh well, that you'll never get enough. And you think Twitter is your baby? Yeah, you've always been so proud. Ooh, but you're strangling it to death, and there's a big black hole. You're just throwing your baby down. So Jack, I think maybe you've gone a little too far this time. That's really saying something all the time. Since you're drawing the line in the wrong place. We're in the wrong place today. Oh yeah, Jack, I think maybe you've gone too far this time. And that's really saying something all the time. Since you're drawing the line. Place. We're in the wrong place.